Das war am Anfang ein bisschen eine Angst von mir, weil ich ja eine leibliche Tochter habe. Ich könnte die Kleine nicht genauso lieben wie die Große, aber das ist überhaupt nicht so. Also ich liebe sie wirklich wie ein eigenes Kind und es ist auch mein Kind. Da gibt es kein Vertun. Als meine Familie bezeichne ich eigentlich alle so richtig, die jetzt so zu mir gehören. Also einmal meine Pflegeeltern und einfach meine richtigen Eltern auch. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich nur hierhin gehöre, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich woanders hingehöre. Grundsätzlich fragen Kinder immer nach ihren Eltern, ja. Sie wollen zurück nach Hause, sie wollen zur Mutter, die nicht eingreift, wenn der Vater schlägt. Sie hauen ab aus Heim, es zieht sie zur Familie, das sind ihre Wurzeln und sie gehen wieder zum Peiniger zurück. Aber wer soll das verhindern? Das Jugendamt kann nicht alles verhindern. Blut ist dicker als Wasser, das stimmt wirklich. Das wissen wir heute aus der Forschung, dass das nicht so ist. Die Hirnforscher sagen ganz klar, die Person, ob das leiblich oder nicht leiblich ist, die am Anfang da ist, die es versorgt, spiegelt und so weiter, das ist die Bindungsperson. Und das hat mit Genen und so gar nichts zu tun. Blut ist dicker als Wasser. Pflegefamilien auf Abruf. Von Beate Lehner. Wir hören oft die Aussage, Blut ist dicker als Wasser und das geht durch viele Jugendamtsdiskussionen, es geht durch viele Gerichte und es geht bis zum Europäischen Gerichtshof, der auch von Blutsbande spricht. Das hat mit Bindungsforschung und Bindungstheorie überhaupt nichts zu tun, ist reine Ideologie. Reine Ideologie. Dr. Karl-Heinz Brisch, Kinderpsychiater und Bindungsforscher. Was Fakt ist, ist, dass die Kinder pathologische Bindungen an ihre Eltern haben. Also grundsätzlich, ich bin nicht nur der Überzeugung, sondern auch, dass es rechtlich auch geregelt, gesetzlich geregelt, dass Kinder bei ihren Eltern leben sollen. Elisabeth Reichert, Jugendamtsmitarbeiterin. Eigentlich von der Grundintention des Gesetzes ist der Auftrag, das Kind in die Familie zurückzugeben. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Familie. Pflegefamilie ist eine vorübergehende Situation und das Ziel ist eigentlich die Rückführung. Judith Pfennig, Jugendamtsleiterin. Die Grundintention ist nicht eine über 18 Jahre, sagte ich schon, finanzierte Ersatzfamilie. Ich bin ja der Meinung, dass das Thema nochmal auf den Prüfstand gehört, auch gesetzlich. Charlotte Kleinfeld, Psychologin. Ich erlebe es in den Beratungen, dass das Wichtigste ist, dass diesen Kindern die Möglichkeit gegeben wird, sich binden zu können. Und das Problem ist, dass Pflegekinder oft über Jahre hinweg nicht wissen, wo sie hingehören. Dass die leiblichen Eltern zum Beispiel sich nicht entscheiden, ziehen sie sich ganz zurück und Pflegeeltern sozusagen im Unsicheren bleiben. Bleibt dieses Kind bei uns? Kann es bei uns groß werden oder nicht? Und das ist eine ganz fatale Situation für die Pflegekinder. Ich würde sagen, das ist das Hauptproblem. Alle Kinder, die geschlagen, misshandelt, sexuell missbraucht werden, wollen, dass sie zu diesen Eltern, auch wenn sie herausgenommen sind, wieder zurückkommen. Sie wollen zu ihren Eltern, auch wenn sie dort großen Stress erleben. Nicht, weil sie eine gesunde Bindung an diese Eltern haben, sondern weil sie eine klassische pathologische Bindung an Tätereltern haben. Wenn nämlich schon in frühen Zeiten Eltern ihre Kinder gewalttätig zum Beispiel behandeln, dann wird das Bindungsbedürfnis des Kindes maximal aktiviert. Und das Kind würde normalerweise jetzt zu seiner Bindungsperson laufen für Schutz und Sicherheit. Ist aber die Bindungsperson diejenige, die Gewalt ausübt, dann bleibt dem Kind sich nur an die Gewalt ausübende Bindungsperson, sprich den Täter, zu binden. Das heißt, die Person, die mich gleichzeitig bedroht, wird die Person, an die ich mich wegen Schutz und Sicherheit wende. Und das ist genau diese Situation, in der pathologische Bindung entsteht. Und nun ist es wichtig, dass Menschen, die für Schutz und Sicherheit zuständig sind beim Jugendamt, das wissen, dass die Richter das wissen, damit sie die Kinder nicht dorthin wieder schicken, wo sie aufgrund ihrer pathologischen Bindung hinwollen, sondern dass wir als Erwachsene entscheiden, nein, dort möchte ich nicht, dass du wieder hingehst. Die Namen der Kinder und Familien, von denen in dieser Sendung erzählt wird, wurden anonymisiert. Die leiblichen Mütter der Kinder waren zu einem Interview für diese Sendung nicht bereit. Erstes Kapitel: Anna bei Familie Kluge. Eine Polizeiaktion. Ich wollte gern ein Mädchen und hatte nicht damit gerechnet, dass man mir noch mal ein ganz kleines Kind geben würde. Und als dann der Anruf kam, es gäbe da ein Mädchen, das wäre 6 Monate alt, habe ich mich natürlich erstmal gefreut. Dann wurde ein Termin vereinbart, wo ich das Kind zum ersten Mal sehen sollte. Das lebte damals schon bei einer Kurzzeitpflegemutter und bin da mit unglaublichem Herzklopfen hingegangen. Und erst beim 3. Mal, als ich dann mit dem Kind alleine war, kein Sozialarbeiter neben mir, keine Kurzzeitmutter neben mir, da stellte sich sowas wie eine Gefühlsregung ein. Und dann war die Sache klar. Und dann habe ich es auch nie bereut. Nachdem meine Mutter mich geboren hat, bin ich zu sozusagen meiner Patentante, also jetzige Patentante, gekommen. Die macht auch irgendwie sowas mit Pflegekindern, dass die auf die aufpasst oder die erstmal aufnimmt, bis die eine neue Familie haben, wenn die noch ganz, ganz klein sind. Also so wie ich damals. Und meine Mutter, meine richtige Mutter sozusagen, konnte mich nicht aufnehmen und sich um mich kümmern, weil sie halt psychisch krank war. Und deswegen bin ich halt zu einer Pflegefamilie gekommen und ich habe halt auch noch Kontakt zu meiner anderen Familie sozusagen. Als ich mich entschieden hatte, ja, ich nehme dieses Mädchen, kam es zu der ersten Begegnung mit der Mutter im Jugendamt. Und die sah mich an und sagte spontan, also ehe die Sitzung eröffnet wurde, ich glaube, Sie sind mir sehr sympathisch und ich finde es gut, dass das Kind zu Ihnen kommt, aber ich sage Ihnen eins, ich werde alles dafür tun, dass es zu mir zurückkommt. Da habe ich natürlich erstmal geschluckt. Trotzdem haben wir uns am Anfang, glaube ich, beide, sowohl die leibliche Mutter als auch ich, bemüht, das Beste aus der Situation zu machen. Also die Mutter ist zu Besuch gekommen, alle 14 Tage und hatte vielleicht auch selber das Gefühl, ich kann jetzt gar nicht, es ist gut, dass es dem Kind gut geht, dass es gut aufgehoben ist. Das hat sich dann schlagartig verändert, als das Mädchen 2 Jahre alt war und die Mutter dann tatsächlich versucht hat, sie zu sich zu holen. Da wohnte die Mutter in einem Projekt für psychisch kranke Frauen. Da wurde sie dahingehend gestärkt, hol dein Kind zu dir, wir unterstützen dich dabei. Und das hat sie dann ganz massiv vorgetragen, hier bei uns. Die nächste Station war, dass beim Jugendamt beantragt wurde, dass die Mutter das Kind einmal die Woche und auch am Wochenende sehen wollte. Und weil sie eben beim Jugendamt kein Gehör fand, ist sie mit ihren Betreuerinnen vor Gericht gegangen. Und dieser Richter war eben ja, der Meinung, dass Blutsbindungen das Höchste überhaupt sind. Theoretisch, ich habe hier auf der einen Seite die Eltern, auf der anderen Seite die Nicht-Eltern. Pflegeeltern, klar sind die Nicht-Eltern, also nicht, die sind qua Gesetzes nicht die Eltern. Klaus Silbermann, Familienrichter. Wer der Vater ist, sagt das Gesetz, die Mutter ist diejenige, die das Kind geboren hat und sind die Pflegeeltern nun mal nicht. Die Mutter machte auf ihn einen guten Eindruck, hat er auch gesagt. Also hat ja auch hier ihre Betreuerin dabei, wird ja unterstützt. Also ich bin der Meinung, wenn die Mutter das möchte und wenn die Betreuerinnen garantieren können, dass da auch eine pädagogische Begleitung ist, spricht nichts dagegen, dass die Mutter, wann sie möchte, das Kind sieht. Und sofort am nächsten Tag hatte ich einen Brief im Briefkasten, dass mittags das Kind abgeholt werden sollte, ohne mich. Das war dann so kurzfristig, dass ich dachte, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Ich habe das Kind nicht darauf vorbereitet, ich bin selber nicht darauf vorbereitet. Jetzt muss ich sie einfach da mitgeben, das geht doch gar nicht. Und bin dann einfach nicht da gewesen an dem Nachmittag. Am selben Abend, Kind war im Bett, klingelt es an der Tür, steht die Polizei vor der Tür und sagt, wir haben hier eine Anzeige wegen Kindesentführung. Und dann sind die reingekommen, die haben gesagt, es tut uns leid, wir sehen ja, ist alles in Ordnung, aber wir müssen der Sache nachgehen, wir müssen sehen, ob das Kind da ist. Ja, und dann stand da die Polizei am Kinderbett. Totale Aufregung. Und dann sind die wieder abgezogen und haben vermerkt, dass das Kind da war und dass es nicht entführt ist und dass es ihm offensichtlich auch gut ging. Aber das war ein Schock, weil ich dachte, so, jetzt kämpfen wir hier mit harten Bandagen. Das war wirklich, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das macht. Aus den Aufzeichnungen der Pflegemutter. Ohne Vorankündigung suche ich den Richter auf am Tag, nachdem die leibliche Mutter Strafanzeige gegen mich erstattet hat. Ich frage ihn, ob seine Empfehlungen in der ersten Verhandlung die Forderungen der leiblichen Mutter abdecken, das Kind in kurzen Abständen von wenigen Tagen in ihre therapeutische Wohngruppe zu holen. Der Richter erklärt mir, er wisse nicht, was gegen diese Wünsche einzuwenden sei. Auch Übernachtungen des Kindes in der Wohngruppe sieht er nicht als problematisch an. Ich versuche zu argumentieren, dass solch enge Besuchskontakte doch angelegt seien auf eine Kindesrückführung, das Kind aber noch nie bei seiner Mutter gelebt, es sich bei uns zu Hause fühle und sich eng an meine Familie gebunden habe. Der Richter macht mir unmissverständlich klar, so sei die Rechtslage, die er auch als richtig empfinde. Warum finden wir immer wieder Gerichtsentscheidungen, die ignorant sind gegenüber solchen Dingen wie Bindungen des Kindes? Nicht, dass das böser Wille ist, das liegt an Unwissen. Professor Ludwig Salgo, Familienrechtler. Und hier sind die Justizverwaltungen eigentlich gefordert, den Richtern auch das Handwerkszeug zu geben. Und das wird letztendlich nur gehen, wenn sie zusätzlich noch zu ihrer juristischen Ausbildung mit Grundelementen von Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, Traumaforschung auch vertraut gemacht werden, damit sie überhaupt einfach sensibler und aufgrund besseren Wissens mit diesen Fällen umgehen. Vor allen Dingen aber gab es dann eine große Sitzung im Jugendamt und da wurde festgelegt, dass es einen Probedurchlauf von 6 Wochen geben sollte, wo jede Woche an einem bestimmten Tag ich das Kind, 2 Jahre alt, zum S-Bahnhof Pankow bringen sollte und da sollte es dann von der Mutter übernommen werden und für ein paar Stunden in die Einrichtung fahren und dann sollte es mir zurückgebracht werden. Ich fand es wie im schlechten Film. Ja? Also man hat so eine Übergabestelle wie im Agenten-Thriller, aber es wurde so beschlossen und die Anwältin sagte hinterher zu mir, Sie müssen das jetzt mitmachen. Wenn Sie das jetzt nicht mitmachen, ist das Kind wahrscheinlich wirklich für Sie verloren. Wenn man in so einer Situation weiß, was für ein unkundigen Richtermann dort hat, dann muss man sehr vorsichtig sein, wenn man als Pflegeeltern agiert und Umgang verweigert. Ricarda Wilhelm, Fachanwältin für Familienrecht. Weil es ihnen passieren kann, die Mutter hat einen Umgang mit dem Kind, die Mutter hat das Sorgerecht und sie behält einfach das Kind ein. Das kann sie, sie hat das Sorgerecht. Und sie wissen, haben überhaupt nicht die Gewähr, dass dieser Richter das Kind sofort wieder zur Pflegemutter zurückführt. Das heißt, sie müssen wirklich versuchen, dass ihnen das Kind nicht abhanden kommt. Also es war eine Zwickmühle, ein Teufelskreis. Ich konnte da nicht raus. Ich musste das offenbar mitmachen. Das erste Mal habe ich sie zum S-Bahnhof gefahren und habe ihr auf dem Weg dahin gesagt, jetzt treffen wir gleich deine Mama und dann gehst du mit der ein paar Stunden spielen und heute Abend bringt sie dich wieder. Hat sie furchtbar angefangen zu schreien im Kinderwagen schon und wollte nicht. Und also 2-jährige Kinder, die können ja eine Kraft entwickeln, wenn die nicht wollen. Ne? Die können um sich schlagen und, ne? Und nicht auf den Arm wollen. Und dann haben die aus dem Wagen raus und ins Taxi. Das war wie eine Kindesentführung. Und ich wusste wirklich nicht, bringen die das Kind am Abend wieder. Sie haben es aber wiedergebracht. Es geht gar nicht darum, dass Pflegeeltern sowas wie konkurrieren mit den leiblichen Eltern. Wenn Pflegeeltern sagen, ich glaube, der Umgang tut meinem Kind nicht gut oder ich möchte es nicht allein dorthin gehen lassen. Mein Kind signalisiert mir, bleib bei mir. Da kann ich nach den vielen Beratungen sagen, dass sie die Wahrheit sprechen. Sie erleben das, dass diese Kinder zurückkommen und verwirrt und unsicher sind. Das ist eine andere Perspektive als die des Jugendamtes. Pflegeeltern dürfen für meine Begriffe sagen, es bekommt dem Kind nicht, aber nicht meinem Kind nicht, weil es ist nicht ihrs. Aber ansonsten bin ich der Auffassung, professionelle Pflegeeltern, die haben auch die Kraft zu sagen, das ist für das Kind falsch. und sich nicht erpressen zu lassen. Beim nächsten Mal wollte sich das Kind nicht mehr anziehen lassen. Und dann habe ich sie, glaube ich, echt mit Gewalt angezogen und da wieder hingekarrt. Ne? Und beim dritten Mal sollte ich dann nicht mehr sagen, wo es hingeht. Das wurde mir dann vom Jugendamt empfohlen, ne? damit ich sie überhaupt dann noch zu diesem Treffpunkt kriege. Und beim allerletzten Mal hat sich das Kind wieder nicht anziehen lassen. Und da habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Das kann ja nicht wahr sein, dass ich hier mein Kind, dass ich jetzt die zwinge, was mit sich machen zu lassen, was sie so offensichtlich nicht will. Aus den Aufzeichnungen der Pflegemutter. Vormittags, das Kind spielt in der Küche. Ich sage, heute kommt Mami und holt dich ab. Das Mädchen fragt, Kaffee trinken? Ich antworte, nein, Mami holt dich ab, du kannst bei ihr Dreirad fahren. Sie ruft, will nicht, schreit, will nicht und fängt bitterlich an zu weinen. Ich versuche, sie zu überreden, sich anziehen zu lassen. Sie weiß genau, worum es geht und weigert sich. Ich fange sie ein und bemühe mich, sie zu beruhigen und ihr dabei die Schuhe überzustreifen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit, schlägt, kneift mich und wirkt verzweifelt. Ich lasse sie los, sie rennt weg vor mir und versteckt sich im Zimmer hinter dem Bett. Als ich ins Zimmer komme, schreit sie, weg, weg! Nur Weh darf sich ihr nähern. Sie verlangt, ins Bett gehoben zu werden, nuckelt am Daumen, will schlafen. Und dann habe ich die Mutter auf dem Handy angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, ich kann das Kind nicht anziehen. Wenn Sie darauf bestehen, dass wir das einhalten, dann müssen Sie hierher kommen und das selber machen. Und dann kamen die tatsächlich hierher, zu zweit. Und die kleine Zweijährige hat sich hinter ihrem Bett versteckt und ist nicht vorgekommen. Die haben es nicht geschafft, die anzuziehen und mitzunehmen. Und dann war es vorbei. Ja, das war so die ganz schlimme Phase. Das war wirklich ganz, ganz schrecklich für alle. Ich glaube, für alle Beteiligten. Es war für das Kind ganz schrecklich. Es war für mich ganz schrecklich, für meine Familie hier ganz schrecklich. Normalerweise erlebt das Pflegekind ja jetzt, dass die Pflegemutter oder der Pflegevater für Schutz und Sicherheit sorgen und das Pflegekind nicht in Situationen bringen, wo sie sehen, da ist das Kind gestresst, da hat es Angst. Nun erlebt das Kind aber, dass es alle 14 Tage zu einem Besuchsumgangskontakt mit seinen leiblichen Eltern muss, wo das Kind sich sagt, und das wissen wir aus Therapien, warum bringt meine Pflegemutter mich dorthin, wenn sie doch sieht, ich bin da so gestresst danach. Die Pflegemutter hat diesen gleichen Konflikt oder der Pflegevater. Wir sehen, wie das Kind leidet und wir sehen, dass wir ihm jetzt etwas zumuten, was ihm nicht gut tut. Und jetzt sind wir aber per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet, das zu tun. Und so drehen sich die Pflegeeltern oft zwischen stressvollen Umgangskontakten, etwas Beruhigung, wieder stressvollen Umgangskontakten, wieder Beruhigung im Kreis. Das ist wie eine Sisyphus-Situation. Also ich habe sie verraten, ja, ich habe das Kind verraten, eindeutig. Ich habe was mit ihr gemacht, was sie nicht wollte. Ich habe sie betrogen, indem ich einfach mit ihr losgegangen bin und sie dann doch wieder dahin gefahren habe zum S-Bahnhof. Das ist, finde ich, ein ganz klarer Vertrauensbruch gewesen, ganz schlimm. In dieser ganzen bewegten Zeit hat sich die Kleine natürlich sehr verändert. Die war nicht mehr das Bilderbuch fröhliche Mädchen, sondern die hat geweint, geschrien, wollte abends nicht ins Bett, hat mir misstraut, das war ganz deutlich. Zum Beispiel, wenn ich mit ihr einfach einkaufen gehen wollte, liebte es, einkaufen zu gehen, sagt, komm, wir gehen einkaufen, zieh dich mal an. Ne? Nein, die wollte nicht mehr mit mir aus dem Haus, weil sie Angst hatte, ich bringe sie wieder sonst wohin. Das war für mich natürlich ganz schrecklich mitzubekommen, dass das Vertrauen gebrochen war. Aber es war aus ihrer Perspektive völlig nachvollziehbar und ließ sich nicht mehr ins Bett bringen. Also war aggressiv, am meisten gegen mich, aber auch gegen die anderen Familienmitglieder. Also wir haben ja alle sehr gelitten darunter. Zweites Kapitel. Ein Kind wird abgegeben. Markus bei Familie Wirth. Das war so, dass ich im Supermarkt gerade meinen Korb durch die Gegend schob und dann klingelte das Handy und Frau Rösler vom Pflegekinderdienst war dran und sagte, wir hätten ein Kind für Sie, könnten Sie heute noch im Jugendamt sein. Die Mutter bringt das Kind her. Und die Situation war die, dass also vier Frauen dort saßen, die leibliche Mutter, die beiden Sozialarbeiter vom Jugendamt und ich als künftige Kurzpflegemutter. Und der Kleine saß in seinem Buggy und guckte immer von einem zum anderen und versuchte wahrscheinlich das aufzunehmen, was da jetzt gerade passiert. Ja? So ein kleiner, blonder Junge mit großen Augen, der gar nicht wusste, wie ihm geschieht eigentlich so. Ja? Und das rührt mich immer noch an, wenn ich daran denke. Als wir dann aufstanden, die Mutter verabschiedete sich von ihm und ich schob ihn raus aus dem Zimmer und er, also der Blick, den werde ich nicht vergessen. Und als ich ihn zum Auto schob in seinem Wagen, fing er so an zu brüllen. Die ganze Fahrt über hat er geschrien. Und es war so, dass in den nächsten Tagen, dass er zu allen irgendwie auch schon mal lachte, lächelte oder irgendwie eine kleine Beziehung so entstand. Und bei mir war das anders. Also mich hat er ganz ernst immer angeguckt. Er stützte sich manchmal, wenn ich ihn auf dem Arm hatte, so bei mir ab und guckte so, wer ist die überhaupt? Was ist das für eine? Ja, klar, er hat die Situation gehabt, seine Mama war im Zimmer, ich war im Zimmer. Und dann stehen wir auf, die Mama verabschiedet sich und ich fahre ihn raus aus dem Zimmer. Und im Grunde genommen habe ich ihn der Mama weggenommen. Die Kindesmutter hatte sich in diesem Fall selber gemeldet und bat um Hilfe. Die Ereignisse haben sich überschlagen in der Familie und ich möchte, dass das Kind erstmal jetzt hier nicht bei mir verbleibt, sondern bitte bringen Sie es unter. Was da im Einzelnen war, weiß ich bis heute nicht. Also es muss ja eine Notsituation gewesen sein und irgendwie war sie wahrscheinlich dann auch froh, okay, es ist jetzt geschafft. Ich habe die Verantwortung noch wahrgenommen. Also dazu gehört auch schon was, so das Kind hinzubringen und zu sagen, nehmen Sie es jetzt mal oder so. In den meisten Fällen in Berlin, wo wir dann das verfolgen können in der Presse, ist es so, dass die Kinder gefunden werden oder dass jemand anruft oder dass die Polizei kommen muss. Und es ist nicht so häufig, dass eine Mutter kommt und sagt, hier ist mein Kind und ich gebe es her, weil es sonst zu Schaden kommt. Im kompletten ersten Jahr hatte er also gar kein Schlafverhalten irgendwie. Ja, er ist mitunter 15 Mal in der Nacht aufgewacht, hat geschrien, hat getreten. Dann hat er um sich geschlagen teilweise, ließ sich nicht auf den Arm nehmen oder hat dann auch uns angespuckt. Und bis wir ihn dann wieder also so beruhigt hatten, dass er einschlafen konnte und ist aber alle 20 Minuten, halbe Stunde aufgewacht. Da war er so anderthalb, zwei Jahre so ungefähr. Also das war die größte Belastung in der Zeit. Einerseits werden die Dinge manchmal am Anfang schlimmer, weil das Pflegekind, sobald es einigermaßen anfängt, sich ein bisschen sicherer zu fühlen, bei den Pflegeeltern erstmal seinen ganzen Stress zeigt. Wenn die Kinder ihren Stress zeigen, heißt das immer, ich fühle mich bei dir so sicher, dass ich mir erlaube, dir zu zeigen, in welchem Chaos ich innerlich lebe. Und ich habe die Hoffnung und ich habe das Vertrauen, dass du meine Angst aushältst, dass du meine Wut aushältst und meine ganz große Not in irgendeiner Weise begleiten kannst, dass ich in ruhigeres Fahrwasser komme. Es ist so, dass ich die Mutter gebeten hatte, ob sie uns helfen kann, weil der Junge so auffällig war, ob sie uns helfen kann und erzählen kann, was passiert wäre in der Vergangenheit. Und sie konnte das nicht beantworten. Was auch ungewöhnlich war, was man so häufig nicht hört, dass die Mutter in dem Zusammenhang gesagt hat, ich bin schuld. Also sie hat dieses Wort Schuld ausgesprochen. Und ob dieses Wort Schuld dann mit etwas zusammenhängt, was vielleicht dann doch passiert ist, worüber sie nicht sprechen kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich vermute mal schon, dass es Gewalt gab in der Familie. Vom Jugendamt habe ich so eine Anmerkung beiläufig gehört, es ging wohl ganz schön zur Sache. Und wenn man sich da in dem ganzen Gemenge ein kleines Kind vorstellt, was die Schreie hört oder das alles mit ansieht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das der Grund ist, weshalb sie letztlich sagte, er muss heute noch weg. Keine Ahnung. Aber meine Vermutung ist einfach, dass er Gewalt gesehen hat oder erlebt hat und dass er das jetzt rausbringt. Ich hab die eine andere. Ja, ich war jetzt bei Oma und Opa nebenan, ne? Ja. Da kam ein Fuchs und hat die Ente gefressen. Ja. Fuchs wurde auch mal mitgerissen. Dich frisst kein Fuchs, da passen wir auf. Der Mann und die Frau haben Kämpf. Die haben gekämpft? Ja, und dann die Frau war tot. Oh wei. Und dann der Mann hat sie gerissen. Ach echt? Hm. Na. So, wir fangen mal an zu essen. Dann war sie tot. Dann war sie doch nicht tot. Na, das ist sehr gut. Ja, da war nur ein Scherz. Ein Scherz. Nehmen wir an, das Kind hat häusliche Gewalt zwischen den Ehepartnern oder den Partnern erlebt und dass die Mutter geschlagen wird, das ist sehr ängstigend und eine extrem stressvolle Angelegenheit. Für Kinder ist es so, wenn sie die Bindungsperson erleben in Angst und Schrecken und Bedrohung und Gefahr, dass ihre Spiegelneuronen, wie wir sagen, bestimmte Nervenzellen im Gehirn so mitschwingen, wie wenn das Kind diese Gewalt jetzt selbst erlebt und erfahren hätte. Sie können sich kognitiv, wie wir sagen, im Kopf da noch gar nicht von distanzieren. Und dann wurde eben überlegt, wann sind diese Auffälligkeiten am stärksten? Und das war dann, wenn Kontakte mit der leiblichen Mutter waren. Ja, das hatten wir auch dem Jugendamt so gesagt. Und dann wurde gesagt, gut, jetzt machen wir erstmal ein Vierteljahr eine Kontaktpause, dass man einfach sieht, okay, liegt es jetzt daran, dass er immer wieder retraumatisiert wird durch das Sehen der leiblichen Mutter, dass dann Erinnerungen hochkommen oder liegt das an irgendwas anderem? Und ja, es wurde so nach der 6. Woche ungefähr besser. In dem Fall, ja, war das vielleicht so was Lebensrettendes sogar für diesen Jungen. Tatsächlich einen Schutzraum zu haben, Ruhe zu haben. Ja, sowas wie Heimat, sowas wie Geborgenheit, wie Sicherheit. Und dann signalisierte die Mutter praktisch, also sie wird es nicht schaffen, ihn wieder zu sich zu nehmen. Ja. Und deshalb wühlte das in uns und deshalb haben wir überlegt, okay, was wäre denn, wenn er bleibt? Können wir ihm noch mal einen Abbruch zumuten? Er sagte inzwischen zu uns Mama und Papa auch und die Mutter wollte von Anfang an eigentlich gerne, dass er bei uns bleibt. Was ich so schätze, ist, dass sie so viel Menschenliebe mitbringen. Das ist so ein altmodisches Wort, das mag man gar nicht so in den Mund nehmen. Aber ich kann das gar nicht anders sagen, sodass sie auch sagen konnten, da kam ein Anruf, da kam ein kleiner Junge. Wir haben überlegt, die anderen Kinder sind schon größer. Und dann war einfach unser Herz dort. Und dann haben wir entschieden, nein, dieser Junge, der ist nun gekommen und wir ziehen ihn groß und ja, da geht eine Tür auf, da kommt ein Kind und wir machen das einfach. Drittes Kapitel. Anna und der begleitete Umgang. Dann gab es als nächstes ein Erziehungsfähigkeitsgutachten. Das wurde dann von Gericht beauftragt, von einer freien Psychologin, die feststellen sollte, ob die Mutter erziehungsfähig ist. Die stellte dann aber fest, die Mutter ist nicht erziehungsfähig in dem Zustand, in dem sie damals war, sondern das Kind sollte hier bei uns bleiben. Und die hat vorgeschlagen dann einen 4-wöchentlichen Besuchsrhythmus. Aber das fand der Richter nicht gut. Nö, machen wir mal 2 Wochen. Machen wir mal betreuten Umgang 2 Wochen und dann gucken wir weiter. Hier spielt auch das schlechte Gewissen eine Rolle. Wenn wir schon den Eltern Kinder vorenthalten, dann sollten sie wenigstens ein Umgangsrecht haben. Das ist mir aber zu stark besitzrechtlich gedacht. Ja, wenn schon der Besitz nicht wieder eingeräumt werden kann, dann soll zumindest der Zugang zum Besitz immer wieder mal möglich sein. Das hat aber mit der fachlichen Frage des Kindeswohls nichts zu tun, weil für die Pflegekinder es gut ist, dass wenn denn endlich die Klärung darüber ist, wo sie denn bleiben, dass sie dort auch ihre Stabilität erleben können. Und das heißt keine Ausweitung des Umgangs, sondern eher eine Reduzierung. Und wir hatten ja dann den Auftrag, es sollte in Zukunft ein begleiteter Umgang stattfinden. Und das haben wir dann viele, viele Jahre so gemacht. 7 Jahre. 7 Jahre begleiteter Umgang. Das weiß ich nicht genau, was das war, aber da war noch so eine Frau und die hatte da so Spielsachen, da war ich noch kleiner und da war dann halt auch immer meine Mutter, also richtige Mutter und meine Pflegemutter sozusagen, waren dann halt auch immer dabei. Begleitete Umgänge sind eigentlich was ganz Absonderliches, Absurdes. Man trifft sich in einem Raum mit einer psychologischen Begleitung, um einen Kontakt zwischen Mutter und Kind möglich zu machen. Eigentlich absurd. Und das Ziel war, es möglich zu machen, dass Mutter und Tochter ohne mich in diesem Raum, aber mit der Begleiterin zusammen sich aufhalten können. Das haben wir über Jahre nicht geschafft. Ich glaube, es hat 2,5 Jahre gedauert, bis ich da mal den Raum verlassen durfte. Die Kleine hat sich nicht mehr anfassen lassen, nicht mehr auf den Arm nehmen lassen von ihrer Mutter. Und irgendwann, da waren bestimmt schon 3-4 Jahre rum, ist die Mutter einfach dazu übergegangen und hat sie zum Abschied in den Arm genommen und ihren Kuss irgendwie aufs Haar gedrückt, ne? Und sie hat das immer noch durchgehalten bis heute, dass sie das nicht will, in den Arm genommen werden. Aber denke ich manchmal, vielleicht findet sie es trotzdem schön, dass ihre Mutter diese Geste macht. Also ich glaube jetzt persönlich, dass sie mich halt ziemlich gerne hat, genauso wie ich sie. Und dass sie auch weiß, dass ich halt auch wirklich richtig ihr Kind bin. Und das ist jetzt, glaube ich, auch kein schlechtes Gefühl oder so, sondern eher ein positives bei ihr auch. Also ich kann das jetzt nicht so gut einschätzen, aber ich denke das jedenfalls. Der Status quo zwischen der leiblichen Mutter und meiner Tochter ist, komische Formulierung, ist ganz schwer zu beschreiben, weil die sich in letzter Zeit so selten gesehen haben. Also seit es den begleiteten Umgang nicht mehr gibt und die Mutter wieder zu uns hier nach Hause kommt, ist das Verhältnis ein offeneres, würde ich sagen, aber ein von Seiten der Mutter eben zu wenig Interesse zeigendes. Also das letzte Mal ist sie vor einem Jahr hier gewesen, seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Also, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, weil das jetzt schon so ein bisschen länger her ist. Ja, wir waren Eis essen und auf dem Spielplatz und wir haben noch Fußball gespielt. Aber wir treffen uns jetzt eigentlich nicht sehr oft und das ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber wir halten auch immer den Kontakt, das ist das Positive daran, dass der erhalten bleibt. Viertes Kapitel. Markus' Schwester Charlotte und die Erlaubnis zum Glücklichsein. Nachdem wir unseren Jüngsten aufgenommen haben, stand ja dann auch irgendwann die Frage im Raum, wie es mit seiner Schwester ist, wo auch der Antrag stand, dass sie zu uns kommen sollte. Und das war total kompliziert, weil der Jüngste hatte keinen Kontakt zur Mutter. Die Schwester, seine ältere Schwester, die dann zu uns kommen sollte, die hatte aber Kontakte zur Mutter. Ja, wie soll das geregelt werden? Der Wunsch der Mutter war, dass sie bei uns bleibt. Ja, sie wollte gerne, dass die Geschwister auch zusammen sind. Und wir wussten aber auch, also wir können es nicht um jeden Preis machen. Wir haben auch eine Bedingung, unter der es bei uns nur geht. Ansonsten wäre es nicht gegangen. Und für uns gab es eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder sie ist kurz da, wenige Wochen, sodass der Kleine sie als Episode im Leben, als Besucherin wahrnimmt und nicht eine Verbindung zu ihr aufbaut, oder sie ist dauerhaft da. Vom Jugendamt geforderte Möglichkeiten wie ein Vierteljahr ist völlig kontraproduktiv, weil im Vierteljahr haben die eine Verbindung aufgebaut und dann zerreißt man was. Was soll das? Und sie sollen eine Zeit haben, wo sie in Ruhe sich an uns binden können, wo sie Wurzeln ausstrecken können, um in unsere Familie anzukommen, damit es ihnen gut geht. Amt haben wir dann ganz klar geäußert, also wir könnten uns das vorstellen, sie zu behalten, aber es geht eigentlich nur, wenn dieses Hin und Her zwischen Herkunftsfamilie, also zwischen der Mutter und uns, erstmal ausgeschaltet ist. Also wir können uns das nur vorstellen, wenn sie ein Jahr lang eine Kontaktsperre hat zur leiblichen Mutter. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, auch selten so ein Kind gesehen habe, das so verloren wirkte wie dieses Mädchen. Sie war mit ihren 4 Jahren, würde ich sagen, es war kein Kindergesicht mehr. Ganz ernst, kein Lächeln. Die Kinder sind total im Wind. Und man muss ihnen wirklich einen geschützten Raum geben, dass sie Wurzeln treiben können. Und das heißt auch mal Umgangssperre. Das heißt auch mal, es sind nur wenige Bezugspersonen möglich. Das halte ich sehr für notwendig. Das war für die Mutter ganz schwer. Sie ging dann auch erstmal raus und das war schon eine schwere Situation, ist ja klar. Es ist auch hart, ja. Also jetzt zu sagen, okay, ich verzichte ein Jahr lang darauf, mein Kind zu sehen, ist total schwer. Und also vom Jugendamt wurde dann gesagt, nee, darauf lassen wir uns nicht ein. Die Mutter hat die Rechte, ihr Kind zu sehen und wir können das hier nicht einfach so festlegen. Das dürfen auch die Pflegeeltern nicht einfach sagen, hier ein Jahr kein Kontakt. Ich muss Ihnen auch sagen, das ist eine besondere Situation gewesen mit dieser Kontaktsperre, weil grundsätzlich ist es so, dass Kindeseltern regelmäßig Kontakt haben und natürlich, dass die Kindeseltern auch ihr Kind sehen. Und natürlich war der Fokus, hallo, wo sind denn hier die Elternrechte? Vergesst doch bitte nicht die Kindesmutter in ihrer Selbstbestimmung und in ihrer Rolle als Mutter. Das gab dann also schon eine ziemliche Diskussion darum, weil auch die Psychologin dann deutlich machte, ja, also das Kind muss sich irgendwie auch binden können. Und mit 6 oder 7 Jahren ist einfach die Zeit vorbei, wo Kinder sich überhaupt noch binden. Und jetzt geht's darum, dass sie die Chance hat, ja. Der Staat oder das Jugendamt, wir alle sind verpflichtet, diese Kinder satt zu machen, emotional satt. Und das heißt vor allen Dingen, die Umgebung zu schaffen, so, dass sie nicht gestört werden. Also ein nicht sicher gebundenes Kind, und das betrifft auch nicht nur Pflegekinder, die fangen in der Pubertät an wegzubrechen. Die brechen die Schulen ab, die laufen davon. Und das wissen wir eigentlich alle. Und dann kam die Mutter also wieder rein und sagte, sie geht auf unsere Bedingung ein. Und dann kamen mir die Tränen, weil ich auch gemerkt habe, was für eine Leistung ist das, von der leiblichen Mutter auch auf ihre Rechte zu verzichten und zu sagen, ich verzichte jetzt darauf, mein Kind zu sehen ein ganzes Jahr. So beinahe harmonisch hat man das oft nicht. Die leiblichen Eltern sagen immer, ich will das und das. Aber in dem Falle war es, dass eine junge Mutter, die Anfang 20 ist, gesagt hat, ich möchte, dass es meinem Kind gut geht. Und sie hat sozusagen das Kindeswohl über ihr eigenes Wohl gesetzt und auch über ihr eigenes Interesse. Und das war schon enorm. Ja, und dann haben wir uns auf so einen Konsens geeinigt, dass die Kontakte so gestaltet werden, wie es dem Kind gut tut. Und wenn ein Jahr dem Kind gut tut, dann ist es eben ein Jahr. Sie wird auch wieder Umgang haben mit ihren Kindern. Die Aussetzung des Umgangs war jetzt nur, damit die Pflegeeltern überhaupt eine Chance haben, dass die Kinder sich an sie binden und dass sie diese Traumatisierung überwinden können. Es nützt ja nichts, wenn Kinder zu Pflegeeltern kommen und nicht wissen, wo sie hingehören. Das ist ja für die meisten Menschen auch nachvollziehbar, dass wir Wurzeln entwickeln müssen. Und die Pflegekinder brauchen das auch, ne? Hinterher haben wir also auch mit der Mutter nochmal gesprochen und haben ihr auch gesagt, dass wir schon natürlich auch wissen, wie schwer das ist für sie. Und hatten wirklich ein ganz gutes Gespräch. Sie hat sich bedankt. Mensch, ich danke Ihnen, dass Sie eben auch meinen Kindern auch so viel Liebe geben und dass ich merke, das geht Ihnen so gut bei Ihnen. Also da kam auch kein Vorwurf von ihr irgendwie, ach, Sie wollen mir jetzt das Kind wegnehmen oder mir mein Kind entfremden oder so. Nachdem die Mutter gesagt hat, ja, ich verabschiede mich, ich möchte, dass meine Kinder dort aufwachsen, hat sie es dann auch verbal getan. Also sie hat zu ihrer Tochter gesagt, du darfst hier aufwachsen. Ich möchte, dass du hier groß wirst. Und ich freue mich, dass du hier aufwachsen kannst. Und das war unglaublich schön und das ist auch das, was natürlich ganz wichtig ist. Die Kinder bekommen die Erlaubnis, woanders glücklich sein zu dürfen. Klaus Gollmann, Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Die Kinder sind so loyal sonst zu ihren Herkunftseltern, dass sie denken, dass sie dürfen ja gar nicht froh sein und glücklich werden. Aber wenn die Mütter das dann sogar noch vermitteln können oder sogar noch sagen können, dann ist das für das Kind was enorm Großartiges. Das ist sozusagen die Eintrittskarte für eine gute Voraussetzung. Viele Pflegeeltern haben diese Situation nicht. Und sie wissen das natürlich auch und akzeptieren das auch. Aber die Kinder, die zu ihnen kommen, wollen eine Mama und einen Papa haben. Und sie wollen sich binden. Unsere Jüngste hat einfach vorher schon viele Abbrüche erlebt, ja, also die kam her, sie war völlig verunsichert, ja, und hat auch ganz oft gesagt so, ich gehe hier sowieso wieder weg. Wir waren eine Station von vielen praktisch. Sie hat eigentlich immer erlebt, dass sie verlassen wurde, ja, also vom Vater, von der Mama, von den Großeltern, also irgendwie waren immer alle Personen, zu denen sie Vertrauen mal hatte, waren weg. Und es war ihr auch egal, unserer Jüngsten, wie sie auf uns wirkt. Es war ihr egal, weil sie sowieso die Erwartung hatte, ich gehöre hier nicht her, ich gehe wieder. Wenn eben gar keine sicheren Bindungserfahrungen möglich waren, sondern die Kinder von Anfang an in Stress und Angst aufgewachsen sind, dann haben sie oft massive Bindungsstörungen. Die Art und Weise, wie sie Bindungen dann auch zu den Pflegeeltern oder anderen Menschen eingehen, sind vollkommen kurios. Das heißt, wir haben Kinder, die laufen auf jeden zu und springen jedem auf den Schoß. Die würden auch Ihnen und mir und jedem auf den Schoß springen. Und sie würden jederzeit mit Ihnen nach Hause gehen. Und sie würden nach außen so tun, als seien Sie Ihr Kind und wären Sie schon immer bei Ihnen zu Hause gewesen. Das tun sie bei jedem auswechselbar. Wir nennen das eine Form von indifferenter, promiskuitiver Bindungsstörung. Diese Kinder sind natürlich maximal gefährdet. Das heißt, die muss man mit zwei Händen festhalten, damit sie nicht auf den nächsten Schoß springen und mit dem nächsten fremden Mann einfach davon spazieren. Dass die Bindung zwischen der Kleinen und uns noch relativ labil und ist, merkt man daran, dass sie also zum Beispiel andere Leute, die sie ganz flüchtig kennt oder so, fragt, du sag mal, nimmst du mich mit? Kann ich mit zu dir kommen? Dass sie praktisch noch gar nicht so richtig glauben kann, sie kann jetzt hier irgendwo bleiben oder sie fällt in dieses Muster, ja, ich muss ja sowieso irgendwo hin wieder und fragt denn von sich aus schon, nimmst du mich mit? Das ist für die Pflegeeltern oft ein großer Stress, weil sie sich trotz aller emotionalen Angebote dann fragen, was machen wir falsch, dass dieses Kind nach 2 Jahren immer noch mit jedem mitlaufen würde und nicht sich auf uns bezieht. Dann braucht es zu der tollen Pflegearbeit, die die Pflegeeltern oft machen, intensive psychotherapeutische Arbeit mit diesem Kind, damit es aus diesem Bindungsstörungsmuster herauskommt. Ach, guck mal, hier ist jetzt gar nicht zu lesen, aber hier sieht man ganz viel. Guck mal, wo der Herr Meier ist. Der hat einen roten Pullover. Und genau, der steht bei den Pferden. Genau, bei den Pferden. Warte und mal. Da ist noch ein kleines Fohlen. Das finde ich richtig süß. Ja, das rennt da, ne? Jetzt ist wieder der Papa. Ja, was soll ich suchen? Das Schiff? Pferde. Ach, Pferde, habe ich mich geirrt. Und ein kleines Fohlen. Ja, sowas. Beim ins Bett gehen oder so kam noch mal ein Konflikt vom Tag hoch und wo ich dann sagte, naja, ich möchte schon, dass wir ehrlich miteinander umgehen und das stimmt jetzt gerade nicht, was du sagst oder so, ne? Und wäre doch schöner, wenn wir da uns auch vertrauen können und uns die Wahrheit sagen und so. Und da fing sie auf einmal ganz dolle an zu weinen. Ich habe so dolle Angst, dass ich jetzt weg muss von euch, ja. Und ich will aber bei euch bleiben. Und ich konnte das total nachvollziehen von ihr, auch diese Angst. Aber es tat mir in dem Moment auch gut zu sehen, Mensch, es ist wirklich schon eine Bindung entstanden in dem Jahr. Und das war für mich auch sehr ermutigend in dem Moment, dass wirklich das auch alles einen Sinn hat hier so, ja. Ja. Gibt es ein Recht auf Sicherheit? Ausblicke. Damit die Pflegefamilien diese Aufgabe, dass da heilende Prozesse bei dem Pflegekind auf den Weg kommen können, gut leisten können, bräuchte es in allen Bereichen Sicherheit. Es bräuchte zunächst mal für die Pflegeeltern rechtliche Sicherheit, dass klar ist, dieses Kind bleibt jetzt bei uns und kann auch bei uns seine Entwicklung machen. Das muss ich nochmal sagen, es gibt keine langfristige Sicherheit, weil die Grundintention eine andere ist. Die Grundidee ist nicht die Bindungsidee. Eigentlich von der Grundintention des Gesetzes ist der Auftrag, das Kind in die Familie zurückzugeben. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Familie. Der Ist-Zustand sieht zweifelsohne aus meiner Perspektive und Erfahrung so aus, dass die zeitlebenslange Rückführung von Jugendämtern gerne im Raum stehen gelassen wird und damit auch eine Bedrohung ist, dass dieses Kind irgendwann, irgendwo, womöglich noch kurzfristig wieder zurückgeführt wird. Ich würde vielleicht sagen, in den nächsten 2-3 Jahren, da wird es die Entscheidung geben, ist die Rückkehroption da. Grundsätzlich ist es so, dass in der Pflegefamilie bzw. bei der Kindesmutter eine gute Prognose ist. Sie hat sich Arbeit gesucht, sie hat eine neue stabile Partnerschaft. Das ist ein Grundgerüst, wo ich als Jugendamt sage, in so einem Milieu können Kinder gedeihen. Ich gehe davon aus, das wird, also dass die Kinder ihre Mama brauchen und dass die wieder gut miteinander leben können. Ich sehe das anders. Ich glaube, und da komme ich wieder zur Bindung, wenn die Kindesmutter sich auch so stabilisiert, so sieht sie es momentan, dass sie sagt, ich habe mich jetzt entschieden und ich werde meinen Kindern das nicht antun, dass ich sie in 3 Jahren da rausreiße. Also wie gesagt, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die leibliche Mutter da ihre Meinung ändert. Sie entscheidet aber über Geld, was der Staat verantwortet. Sie hat kein Recht darauf, auch nicht als Steuerzahlerin zu sagen, für meine Kinder müssten pro Monat so und so viel Euro regelmäßig an diese Familie gegeben werden, damit ich meine moralische Überzeugung für die Kinder leben kann. Sie hat so einen Satz gesagt, Sie sind die Erste, die sagt, dass das auch gut sein kann, loszulassen oder dass ich keine Schuldgefühle haben muss. Das höre ich jetzt fast zum ersten Mal, dass jemand mir das sagt, dass das gut war und dass das richtig war. Kinder haben kein phylogenetisches Heimweh nach ihren Blutseltern. Ja? Das ist natürlich viel einfacher zu sagen, Eltern bleiben Eltern und Kinder müssen immer zu Eltern und Eltern können ihre Kinder jederzeit zurückfordern. Das ist aber barbarisch angesichts unseres Wissens und Erkenntnisstandes um die Entwicklung der kindlichen Psyche. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass wir alle mutiger werden, und zwar mutiger Entscheidungen zu fällen. Das heißt eben auch, dass sofort, wenn Kinder zu Pflegeeltern kommen, dass man sofort auch die leiblichen Eltern einbezieht und dass man sagt, ihr habt jetzt meinetwegen 12 Monate Zeit, da müsst ihr euer Leben in Ordnung bringen. Könnt ihr das? Wollt ihr das? Weil es natürlich manchmal so ist, dass leibliche Eltern sagen, ja, aber irgendwann hole ich mein Kind wieder. Ich mache jetzt erst meine Schule fertig, aber dann nehme ich es wieder. Das hört sich manchmal so an, als Kinder sind keine Pakete, die man irgendwo auf dem Postamt abgibt und dann wiederholen kann. Blut ist dicker als Wasser. Pflegefamilien auf Abruf. Ein Feature von Beate Lehner. Mit Pflegeeltern und ihren Pflegekindern und Dr. Karl-Heinz Brisch, Klaus Gollmann, Charlotte Kleinfeld, Judith Pfennig, Elisabeth Reichert, Professor Ludwig Salgo, Klaus Silbermann, Ricarda Wilhelm. Sprecher Naomi Kraus und Wolfgang Kondros. Ton Katrin Witt und Peter Kainz. Regie Beate Lehner. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.